Gnade sei mit euch. Wofür brauchen wir eigentlich die 10 Gebote? Darüber würde ich gerne heute gemeinsam mit euch nachdenken. Und die 10 Gebote, die verbinden sich in der Bibel vor allem mit einem Namen. Und das ist Mose. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Mose so präsent habt. Mose, gefangen mit seinem Volk in Ägypten. Das Volk Israel musste unter den Ägyptern Sklavenarbeit leisten und dann führt Mose sein Volk in die Freiheit. Die 10 Plagen und dann zieht das Volk mit Mose aus Ägypten durch das geteilte Schilfmeer hindurch in die Freiheit, in die Wüste. Und dann kommt Mose mit dem Volk an den großen Berg Sinai und da halten alle an. Und Mose steigt hoch oben hinauf auf den Berg und er kommt wieder hinunter mit den 10 Geboten. Auf 2 großen steinernen Tafeln finden sich die 10 Gebote. Aber das ist nicht alles, denn mit dieser Geschichte verbindet sich noch ein interessantes Detail. Als Mose vom Berg hinabsteigt, leuchtet sein Gesicht. Warum? Weil, so erzählt es die Geschichte, Mose Gott gesehen hat. Also nicht so richtig ganz, zumindest irgendwie so die Rückseite Gottes so ein bisschen leicht aus dem Augenwinkel, weil die ganze Herrlichkeit Gottes sehen kann kein Mensch. Aber Mose sieht so aus dem Augenwinkel die Herrlichkeit Gottes und deswegen steigt er vom Berg hinab und sein Gesicht leuchtet noch nach, so wie der Mond noch weiter leuchtet, weil er von der Sonne angeschienen wurde. Und das ist, finde ich irgendwie eine interessante Geschichte in der Bibel. Da sagen die Leute, uns ist das zu hell, Mose, so wie du leuchtest. Und dann zieht Mose sich ein Tuch über seinen Kopf für einige Tage, weil sein Angesicht zu sehr leuchtet, während er da mit den Geboten unterwegs ist. Und auf diese Geschichte wiederum spielt Paulus an im 2. Korintherbrief. Und das ist mein Predigtext für heute, in dem es auch um die Gebote Gottes geht und um dieses komische Leuchten in Paulus Gesicht. Ich lese ihn einmal vor, 2. Korintherbrief, 3. Kapitel, ab Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst, der den Tod bringt und der mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht der Dienst, der den Geist gibt, viel mehr Herrlichkeit haben? Denn wenn der Dienst, der zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Soweit Gott in seinem Wort im 2. Korintherbrief. Also, Paulus nimmt das noch einmal auf, was im Alten Testament steht. Mose kommt mit den Geboten und sein Angesicht leuchtet vor Herrlichkeit. Und ich glaube, das ist etwas, was wir Christen mitnehmen können für unseren Blick auf die Gebote Gottes, dass die Gebote Gottes etwas Gutes sind. Dass in den Geboten Gottes Gottes Herrlichkeit zum Leuchten kommt. Die Gebote haben eine Herrlichkeit. Also Paulus nennt das in Vers 7, sagt er, dass dieser Dienst eine Herrlichkeit hatte. Und das ist oft so anders, als wir auf die Gebote Gottes blicken, weil wenn ich so die meisten Leute frage, sagen die, naja, Gebote, das sind ja mehr so Spielverderber. Also Gott will uns den Spaß nicht gönnen und deswegen gibt er uns Gebote. Ich weiß noch, das ist jetzt irgendwie 25 Jahre her, da lief im Fernsehen so eine Tiefkühlpizza-Werbung. Und die lief so ab, dass um einen runden Tisch kirchliche Würdenträger saßen, so Pfarrer, Priester, Kardinäle, was weiß ich. Und auf dem Tisch stand eine Tiefkühlpizza. Und die Tiefkühlpizza wurde gegessen und sie schmeckte so lecker, dass irgendwann einer der Bischöfe sagte, ah, das muss doch Sünde sein. Weil völlig klar ist, wenn etwas Spaß macht, muss es Sünde sein. Also so die Logik halt der Werbung und so das, was, glaube ich, die meisten Leute denken, so über die Gebote. Sie sind Spielverderber für das, was Spaß macht. Aber das glaube ich nicht. Die Gebote haben eine Herrlichkeit. Es gibt auch gläubige Christen, die leider die Gebote Gottes manchmal wegschieben und sowas sagen wie, Naja, die Gebote, das ist doch so eine Sache des Alten Testaments und wir leben jetzt in der Zeit des Neuen Testaments und deswegen gelten die Gebote für uns nicht. Nein, Gottes Gebote gelten für uns. Warum? Weil die Gebote Gottes der niedergeschriebene Wille Gottes ist. Und der Wille Gottes ändert sich nicht. Sagt Gott selber in Malachi, Gott ändert sich nicht. Und weil Gott sich nicht verändert, ändert sich auch sein Gebot nicht. Es gibt natürlich auch Teile der Vorschriften im Alten Testament, die gelten für uns für heute nicht, gerade die Reinheitsgebote, die Speisevorschriften, aber die 10 Gebote gelten für uns als Christen, weil sie der Wille Gottes sind. In ihnen leuchtet eine Herrlichkeit. Sie sind gut, sie leuchten. Warum? Warum sind die Gebote Gottes gut? Ich möchte es mit einem Bild euch sagen, mit dem Bild eines Zauns. Wenn mir etwas wichtig ist, gerade etwas wichtig ist, was verletzbar ist, dann schütze ich es, dann baue ich da vielleicht so etwas wie einen Zaun drum, eine Absperrung. Ein Beispiel, vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr schon mal sowas wie, habt ihr schon mal Rasen gesät? Euch diese ganze Mühe gemacht irgendwie, genau, das ist ja richtig viel Arbeit und dann will man nicht, dass da gleich jeder über den frischen Rasen drüber läuft, damit er erstmal in Ruhe wachsen kann. Und deswegen sperrt man den ab, macht dann eine Absperrung drum. Weil etwas, was leicht kaputt gehen kann, beschützt werden soll. Und das ist ein Bild für das, was eigentlich die Gebote tun, warum sie gut sind, warum sie eine Herrlichkeit haben, warum sie leuchten. Weil sie mich beschützen vor anderen und weil sie andere auch beschützen vor mich. Und deswegen, wenn ihr euch einmal die 10 Gebote anschaut, wenn ihr vielleicht mal im Kopf, wenn ihr sie nicht kennt oder also wenn ihr sie nicht kennt, dann googelt ihr vielleicht einmal 10 Gebote, findet ihr ratzfatz. Wenn ihr sie kennt, geht sie mal im Kopf durch. Jedes Gebot schützt eine gute Sache. Das ist die Idee. Jedes Gebot ist wie ein Zaun um eine Sache, die gut ist. Ich mache mal ein paar Beispiele. 5. Gebot, du sollst nicht töten. Dein Leben ist wichtig. Dein Leben ist Gott heilig. Und deswegen schützt er es und sagt, du sollst nicht töten. Menschen sollen dir keinen Schaden zufügen. Es geht nicht nur um das Leben nehmen beim Töten, sondern alles, was dir schadet. 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ehe ist ein Gut, das geschützt werden soll. Du sollst nicht stehlen. Du sollst Eigentum haben. Also es gibt Dinge, die brauchst du zum Leben, dass du vernünftig was anziehen kannst, dass du genug Essen hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, es warm ist. All das soll dir keiner nehmen. Du sollst nicht stehlen, ist ein Schutz um dich. Genauso 9. Gebot und 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Vielleicht kennt ihr das so aus eigener Erfahrung, wenn ich begehre, also wenn ich quasi eifersüchtig bin auf andere, wenn ich denke, oh, wenn ich das nur hätte, was die anderen haben, dann wäre ich glücklich und das einen so zerfrisst, das macht das Herz kaputt. Und deswegen baut Gott einen Schutzzaun um dein Herz mit dem Gebot, du sollst nicht begehren. Und ich möchte es nochmal etwas konkreter machen an dem 8. Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Auch hinter dem Gebot steckt ein Gut, was mit einem Zaun geschützt werden soll. Und das Gut ist dein Ruf. Du hast ein Ansehen, einen guten Ruf und der ist wichtig. Vielleicht kennst du das, wenn vielleicht auf der Arbeit bei dir, in der Familie, in der Nachbarschaft, wo auch immer, mal Gerüchte über dich in die Welt gesetzt wurden. Wie das verletzt, wie das kaputt macht, wenn Leute schlecht über einen reden, gerade Dinge, die dann auch gar nicht stimmen. Eine Sache, die mir total Sorgen macht, ist, was unsere jungen Leute teilweise durchleben. Also als ich zur Schule ging, war es ja auch immer schon so, dass Mobbing Alltag war, ne? Dass man als in der Schule auch fertig gemacht wurde. Und was Psychologen sagen, finde ich total interessant, die sagen, das hört heute mitunter nicht auf zu Hause, weil ich zu Hause mein Smartphone habe als Teenager und das Mobbing geht da weiter. Das heißt, ich kann nicht nach Hause kommen, irgendwie mittags von der Schule oder heute auch später meistens und habe dann endlich mal Platz zum freien Durchatmen, sondern der Terror geht weiter, weil ich die ganze Zeit auf meinem Smartphone, wenn ich irgendwie in der WhatsApp-Gruppe, in der Klassen-WhatsApp-Gruppe bin, die fiesen Kommentare weitergehen oder wenn ich irgendwas poste, Leute drunter kommentieren und sozusagen der ganze Terror weitergeht, dass du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten, womit wir den Ruf unseres Nächsten zerstören. Und Gott will das nicht. Gott will, dass wir ein gutes Ansehen haben, weil wir das brauchen. Und deswegen baut er mit seinem Gebot einen Schutzzaun drumherum. Und deswegen hoffe ich, dass ihr das mit mir sagen können, zu sagen, ja, kein Wunder, dass wenn Mose vom Berg Sinai kommt, dass sein Gesicht leuchtet, weil die Gebote, die er hat, die haben eine Herrlichkeit. Das sind gute Gebote, gute Ordnung. Und deswegen ist das eigentlich so eine Überraschung, was dann noch im 2. Korintherbrief bei Paulus auch noch steht, dass diese eigentlich so wunderbaren Gebote, dass dieser Dienst, den Mose tut, indem er uns die Gebote gibt, der eigentlich so eine Herrlichkeit hat, dass er doch etwas anderes auch noch tut. Er ist nämlich nicht nur ein Zaun, sondern auch ein Spiegel. Und ein Spiegel, in dem ich sehe, dass ich nicht immer der gute Typ bin, der ich gerne wäre. Denn vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr die 10 Gebote euch näher anguckt. Es reicht nur, wenn wir das eine Gebot gerade genommen haben, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und wenn ich das mich kritisch selber hinterfrage, dann merke ich, ich selber lebe oft genug nicht nach diesem Gebot. Ich rede falsch Zeugnis. Mach mal ein Beispiel. Vielleicht gibt es Konflikte, Streitsituationen, in denen ihr wart und ihr habt Dinge gesagt, die könnt ihr nicht mehr zurücknehmen. Die Worte sind gefallen. Und die Worte werden einen anderen Menschen massiv verletzt haben. Und ihr würdet euch wünschen, ihr könntet einmal die Uhr zurückdrehen, einmal in die Zeitmaschine und das ungeschehen machen, dass ihr das gesagt habt, aber ihr könnt es nicht. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du hast den Zaun ignoriert, bist über den Zaun rübergehüpft und hast das Gras zertreten. Ich bleibe mal in dem Bild. Und das tut weh, wenn ich das an mir selber merke, dass ich dem Gesetz nicht gerecht werde. Diesem heiligen Willen Gottes. Und deswegen sagt Paulus in 2. Korinther 3 so überraschende Dinge über diesen eigentlich herrlichen Dienst des Gesetzes von Mose. Er sagt gleichzeitig, dass es der Dienst ist, der den Tod bringt. Oder in Vers 9, dass es der Dienst ist, der zur Verdammnis führt. Oder in Vers 6, der Buchstabe tötet. Weil wenn wir nach den Geboten Gottes nicht leben, und das sollen wir, weil das, wie gesagt, so wichtig ist, dieser Schutzzaun. Wenn wir nicht danach leben, sagt Gott, es gibt Konsequenzen. Und die Konsequenz ist Verdammnis. Weil er sagt, das geht nicht. Wenn du die Zäune immer wieder einreißt, immer wieder die Grenzen anderer Menschen missachtest, das geht nicht. Denn der Buchstabe tötet. Es meint nicht, dass das böse ist, wenn man die Bibel buchstäblich nimmt. Das soll man ruhig machen. Jesus selbst sagt in der Bergpredigt, kein kleinster i-Tüpfelchen vom Gesetz wird weggenommen. Das ist nicht das Problem, wenn man jeden Buchstaben der Bibel ernst nimmt. Aber auch wenn ich die Dinge ernst nehme, töten sie. Das ist der Punkt bei Paulus. Das Gesetz überführt mich nämlich meiner Sünde. Ich merke, wie in einem Spiegel, ich bin nicht der, der ich sein sollte. Vielleicht kennt ihr auch von zu Hause diese Schminkspiegel, die es manchmal gibt, die sozusagen jedes Detail zeigen, die man dann doch mitunter wieder abschafft, einfach weil es einem nicht gut tut, sozusagen alle Details zu sehen. Und so ist das Gesetz Gottes mitunter auch. Es ist nicht nur ein Zaun, sondern auch ein Spiegel. Und ich sehe, ich bin nicht der gute Mensch, der ich sein sollte. Das tötet mich. Ich sehe, dass ich nicht der Mensch der ich sein sollte. Und dann gibt es trotzdem noch einen zweiten Teil dieses Verses, der sagt, der Buchstabe tötet. Es geht nämlich weiter und heißt, aber der Geist macht lebendig. Und deswegen kommen wir als Christen zusammen. Das ist die ganze Hauptbotschaft des Christentums, dass Gott nicht bei diesem ersten Wort stehen bleibt, das uns verurteilt und verdammt. Das ist ein gutes Wort, weil es uns beschützt, sondern es gibt noch ein anderes Wort. Und das andere Wort ist, Jesus hat das Gesetz für dich erfüllt. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat die Verdammnis auf sich genommen, die wir verdienen. Ich würde das gerne mal mit einer Geschichte erzählen, weil das für mich so deutlich macht, worum es geht. Stell dir vor, du bist in der Schule und es wird Mathe geschrieben, Mathe-Test. Die meisten von uns waren vielleicht nicht die größten Überflieger in Mathe. Und dieses Mal ist es ein sehr, sehr schwerer Test, den die Lehrerin mitgebracht hat. Harter Test. Und du hast nicht dafür gelernt. Und deswegen hast du den Test vor dir und merkst, ich kann hier nicht eine einzige Aufgabe beantworten. Und die Zeit läuft 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. und du guckst immer noch auf eine leere Seite, wo du nichts hast beantworten können. Aber neben dir sitzt so ein Streber, der alles gut beantworten kann. Und sein Name ist Jesus. Und der hat für jede Frage die perfekte Antwort aufgeschrieben, jedes Rätsel gelöst. Und nun ist die Zeit fast um. Die Lehrerin steht auf und sagt, Stifte bitte weg, ich möchte die Zettel einsammeln. Und du bist verzweifelt, weil du auf ein leeres Blatt Papier guckst. Aber ehe du nicht weißt, was passiert, nimmt dein Nachbar Jesus seinen Zettel und tauscht ihn mit deinem Zettel. Sodass du auf einmal auf einen Zettel guckst vor dir, wo lauter richtige Antworten stehen. Und oben drüber hat der Jesus deinen Namen geschrieben. Und mit einem Zeit ist abgelaufen, reißt die Lehrerin dir den Zettel aus der Hand und eine Woche später kriegst du deinen Test zurück und auf dem steht 1 plus. Alles richtig. Das ist das, worum es im Glauben geht, dass Jesus mit uns den Platz getauscht hat. Die Verdammnis, die wir verdienen, weil wir Gottes Gebote übertreten haben, nimmt Jesus Christus auf sich. Und trägt sie aufs Kreuz, ans Kreuz. Deswegen schau nicht nur in den Spiegel, schau vor allen Dingen ans Kreuz. Schau, wie sehr Jesus Christus dich liebt. Dass er den Fluch des Gesetzes auf sich genommen hat für dich, damit du frei bist. Deswegen, wenn du eines Tages vor Gott sein wirst, vor Gott stehen wirst, wird Gott nicht sagen, Mensch, hast du hier alles falsch gemacht in deinem Leben und hier hast du nicht nach den Geboten gelebt und da hast du nicht nach den Geboten gelebt. Gott wird zu dir sagen, recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Warum? Weil du zu Jesus Christus gehörst und weil du die Gerechtigkeit von Jesus hast und Jesus deine Sünde. Das sagt Paulus im 2. Korintherbrief, nur 2 Kapitel später sagte er, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus nimmt unsere Sünde und schenkt uns dafür seine Gerechtigkeit. Das ist der Tausch, wie in so einer Mathearbeit. Also, schau auf das Kreuz und nicht nur in den Spiegel, wenn uns das Gesetz zeigt, dass wir Sünder sind. Und ich weiß, das ist immer leichter gesagt als getan. Und deswegen möchte ich diese Predigt mit folgendem Gedanken beenden, zu sagen, jeder von uns braucht einen Prediger. Ich brauche einen Prediger, du brauchst einen Prediger. Und YouTube-Videos oder Predigten wie diese können eine Form davon sein, aber ich glaube, am Ende braucht jeder eine Gemeinde, Menschen vor Ort, die mir das zusprechen, dass Jesus größer ist als meine Sünde. Das kann ich nämlich allein nicht glauben. Der Glaube in mir ist schwach. Bonhoeffer hat einmal gesagt, Dietrich Bonhoeffer, der Christus im Wort des Bruders ist immer größer als der Christus in mir. Und das ist so. Ich selber kann mir das oft gar nicht vorstellen, dass Jesus am Kreuz größer ist als meine Sünde. Deswegen brauche ich Mitchristen, die mich darauf hinweisen und sagen, schau auf Christus. Das sagt so ähnlich auch Paulus hier im 2. Korintherbrief. Er sagt, es gibt einen Dienst der Herrlichkeit. Und damit meint er seinen eigenen Dienst. Und er sagt damit, der Dienst von Mose, der hatte schon eine Herrlichkeit. Wie viel mehr hat jetzt unser Dienst, dieser Dienst, der Menschen freispricht und frei macht, weil wir sagen, Christus ist für dich gestorben, hat alles für dich gegeben und du bist frei. Wie viel größer ist die Herrlichkeit von diesem Dienst? Und ich weiß, das mag arrogant klingen, wenn wir sagen, hey, wir leuchten, unser Predigen leuchtet noch mehr als Mose geleuchtet hat, weil wer bin ich zu sagen, ich bin größer als Mose? Aber hey, wir sind größer als Mose, weil wir dieses andere Wort von der Freiheit haben, die wir in Jesus Christus haben. Paulus kann das sagen, er hat eine größere Herrlichkeit als Mose. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass man das bei Paulus nicht immer sieht. Paulus hat gestottert beim Predigen. Paulus hat sogar, erzählt die Apostelgeschichte, einmal so gepredigt, so spannend, dass jemand eingeschlafen ist und aus dem Fenster gefallen ist, sodass sie den Toten wieder auferwecken mussten. Paulus erzählt ein Kapitel später, 2. Korinther 4, auf, was er alles leidet und durchleidet. Und sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in einem Tongefäß, damit ganz klar deutlich wird, woher die Kraft kommt, nämlich nicht von uns, sondern von Gott. Es ist eine verborgene Herrlichkeit. Und ich kann mir vorstellen, hey, viele unserer Gemeinden, in der wir sind, da haben wir eine verborgene Herrlichkeit. Wir haben oft alte Gemeindehäuser, wir haben Menschen, die mitunter ein bisschen komisch sind, vermutlich gehören wir auch dazu. Aber verborgen in all dem ist die Herrlichkeit Gottes, die darin besteht, dass wir das Wort der Freiheit Sonntag für Sonntag weitersagen. Ja, wir haben auch die Herrlichkeit der Gebote Gottes. Ja, wir wollen nach diesen Geboten leben, weil sie ein Schutzzaun sind um so viel Gutes. Aber wenn wir scheitern an ihnen und unsere Sünde groß wird, dann gibt es diese zweite Botschaft in unseren Gemeinden, dass die Gnade noch viel größer ist und wir in Jesus Christus Freiheit haben. Und das ist unsere Herrlichkeit. Das ist das, was leuchtet. Das ist das, was die Gemeinde Gottes zum Leuchten bringt. Gnade sei mit euch, ihr Lieben. Amen.